1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Ich will in der heutigen Show durchaus auch gerade zu Beginn so persönlichen Befindlichkeiten ein bisschen nachgeben und die gehen heute in die Richtung, dass ich immer noch ein bisschen durchgerockt bin, bedingt durch die 1 Live Nacht in Münster, bei der es für mich persönlich extrem spät geworden ist. So irgendwann um kurz nach 6 bin ich, glaube ich, ins Bett gekommen und bin da auch nicht der Typ, der dann so 10 Stunden schlafen kann. Um 9 stand ich schon wieder auf den Beinen, bin ein bisschen durch die Stadt gelatscht und ich schlage vor, ein bisschen chillen wir zu Beginn, um dann aber hier auch anzuziehen, unter anderem mit dem neuen Album von dem englischen Drum & Bass Producer Lynx, das der zusammen mit dem Düsseldorfer MC Kimo eingespielt hat. Das soll aber nur einer von mehreren Punkten sein. Es geht ein bisschen krautig los hier zu Beginn und das liegt unter anderem an DJ Hell, seinem neuen Album Teufelswerk, an Music Cargo aus Düsseldorf und selbst bei Dusty Kid aus Italien, mit dem es losgeht, entdecke ich so leicht krautige Spuren. A Raver's Diary, sein Album. Hier kommt Dusty Kid mit einem überlangen Titel America. Thank you. 1 Live 4. An dieser Stelle vielleicht 2, 3 Sätze über Dusty Kid, den wir hier hören. Bürgerlich heißt er Paolo Alberto Lodde, ist Italiener und kein unbeschriebenes Blatt. A Raver's Diary ist sein neues Album. Das heißt zu Deutsch so viel wie Tagebuch eines Ravers. Und ich nehme an, viele Stationen seiner DJ-Tourneen hat er in der letzten Zeit und zum Zeitraum der Produktion des Albums vermutlich in den USA verbracht. Das zeigen einmal die weiträumigen Landschaften, die das Booklet der CD bzw. des Albums zieren. Das zeigen auch einige Titel wie zum Beispiel Cowboys. Am Anfang geht's sehr straightforward technomäßig los mit dem Titel Here Comes the Techno. Im weiteren Verlauf entwickelt das Album aber eine unheimliche Spielfreude, Musikalität und Mut, wie zum Beispiel bei diesem Titel hier America, dessen leicht twangy geratenes, markantes Gitarrenthema den ein oder anderen sicherlich auch an die markanten Gitarrenlicks der Krautrock-Legende Michael Rother erinnern wird. Der hat hier aber nicht die Hand im Spiel gehabt, sondern Dusty Kid in seiner ganzen Euphorie greift zum Ende des Albums gleich mehrfach selber zur Gitarre. Dusty Kid, America, der Track, A Raver's Diary, das Album. Hab ich noch was vergessen? Die hochgeschätzte Boxer Crew, Boxer, ist das Label. 1 Live 4. Die Musik hier stammt aus dem schon etwas länger zurückliegenden Album von Lindström und Prinz Thomas. Wobei insbesondere Lindström mit zahlreichen Aufnahmen ja eine sehr gute Brücke schlägt zwischen krautigen Sounds und Italo-Disco. Hier das selbstbetitelte Album, daraus Turkish Delight. Wir haben einen Stau insbesondere, der recht heftig und lang ist. Deshalb hier mal ganz kurz ein Blick auf die Straße. Okay, mit ungeheurer Wucht und mit einer ziemlichen Vorlaufzeit platzt jetzt ein Album ins Jahr, das heißt Teufelswerk und stammt von dem inzwischen in Berlin lebenden ehemals Münchner DJ Hell, der ja nicht nur DJ ist, sondern auch das International Gigolo Label seit Jahren aufgebaut hat und auch betreut. Teufelswerk heißt dieses Album, das als Doppel-CD daherkommt. Day heißt die eine, Night die andere. Letztere featured Stimmen unter anderem zum Beispiel von Brian Ferry. P. Diddy kommt insgesamt klubbiger daher. Mit der Day-CD, um die ich mich heute insbesondere kümmern möchte, verbeugt Hell sich gewissermaßen vor seinen musikalischen Vorfahren aus dem eigenen Land. Und auch hier müssen wieder einige Krautrocker genannt sein. Tangerine Dream, Klaus Schulze, Rodelius ganz sicher und einige mehr kommen hier gespürt, gefühlt zum Zuge. Der Auftakt des Albums ist aus meiner Sicht einfach grandios und deshalb möchte ich auch hier für eine satte Zeit einladen, hier jetzt mal ins Teufelswerk Album von DJ Hell einzutauchen.

We'll be right back. 1Live 4. Soweit mal und ich hoffe, es war keine Überdosis. Musik aus dem neuen Album von DJ Hell, das jetzt soeben erschienen ist. Es trägt den Titel Teufelswerk und wir sind im wahrsten Sinne des Wortes geschritten vom Eröffnungstrack Germania. Dann kamen diese Schritte. Wunderbar erzählerisch ist das Album. Es schürt Spannung. Durch solche kleinen akustischen Symbole sind geschritten von Germania hin zum zweiten Titel The Angst, den ich im Übrigen hier auch schon mal gespielt habe, der vorab ausgekoppelt wurde, bei dem mir das Original, so wie wir es hier jetzt gehört haben, im Übrigen tatsächlich besser gefällt als der etwas stärker in Richtung Club remixte Version von Hendrik Schwarz. Jetzt habe ich hier so oft von Kraut gesprochen und diese eine CD aus dem Hell-Album ist das, eine Verbeugung vor deutschem Krautrock, und manch einer wird vielleicht sagen, der mit diesem Begriff jetzt nicht so sonderlich vertraut ist, was heißt das eigentlich Kraut, das wächst bei mir im Hof zwischen den Steinen, was soll das? Ganz kurz, es gab in den frühen 70er Jahren insbesondere eine ganze Reihe von deutschen Musikern und Bands. Ich fasse da einfach mal bestimmte Rockbands mit Elektronikern zusammen, die unter dem Dachbegriff Krautrock sich von den angloamerikanischen Vorbildern, wenn man das so sagen kann, distanzierten, deren Tracks also nicht die typischen Harmonien des Blues, des Rock'n'Roll, der Rockmusik aufwiesen, sondern die sich ergingen in relativ monotonem, rhythmischem Getuckere. Darüber wurden aufgeschichtet viele zu jener Zeit beliebte und immer wieder neu auf den Markt kommende Keyboards, Synthesizer, der Moog-Synthesizer, der hier bei Hell im ersten Track wunderbar über dem Ganzen thronte. Und was für meine Begriffe auch Krautrock typisch ist, zumindest was die elektronische Flanke betrifft, auch das schafft Hell hier wunderbar. Viele Tracks hatten eigentlich Dur-Akkorde und symbolisierten damit nicht so sehr Freude oder Euphorie, aber so ein ganz vorsichtiges Frohlocken, so einen zarten Optimismus. Und der schlug sich auch nieder in der Freude an der Wiederholung bestimmter rhythmischer und melodischer Passagen, denen mit geradezu kindlicher Naivität nachgegangen wurde. Stichwort, da gibt's dieses fürchterliche Fremdwort Repetitivität, die meisten von euch werden wissen, was ich meine, es will im Moment hier gar nicht mal korrekt raus. Und wenn ich sage frohlocken, wann frohlockt man schon? Oft wurden Naturszenarien als Titel genommen oder Tageszeiten. Und die beste Tageszeit zum Frohlocken ist natürlich der frühe Morgen. Da gibt es eine ganze Reihe von Tracks im Krautrock, die sich mit dieser Tageszeit beschäftigen. Ich denke da zum Beispiel an Kraftwerk, da gibt es diesen Titel Morgenspaziergang, wenn ich den richtig in Erinnerung habe. Und typisch vielleicht, dass in Kürze ein neues Album des Düsseldorfer Duos Musik Cargo erscheinen wird. Hand in Hand heißt das. Und auch da geht es direkt los mit der Morgenglut. Ich möchte vorab, weil es heute einfach so gut passt, schon mal einen Titel aus diesem kommenden Album von Musik Cargo spielen. Hier ist Cargo Rock. 1Live. Infos. Mit Peter Neuhaus um 23 Uhr. Bundesregierung will Afghanistan besser unterstützen. Russland holt WM-Titel im Eishockey und das Wetter bringt Regenwolken. Die Bundesregierung will bei der Ausbildung afghanischer Polizisten und Soldaten mehr Tempo machen. Kanzlerin Merkel sicherte dem Präsidenten von Afghanistan Karzai in Berlin zu, verstärkt bei der Schulung von Sicherheitskräften zu helfen. Aus Berlin berichtet Thomas Nils. Zufrieden zeigte sich Angela Merkel mit der Bereitschaft des Staatschefs, ein neues Ehegesetz mit nach westlicher Auffassung fatalen Folgen für Frauen abermals zu überarbeiten. Beide, Karzai und Merkel, äußerten ihre Sorge angesichts der Instabilität im Nachbarland Pakistan. Präsident Karzai zeigte sich zudem besorgt angesichts der jüngsten Fälle von zivilen Opfern bei Angriffen der alliierten Truppen auf Taliban-Kämpfer. Der Parteitag der Grünen ist in Berlin ohne Koalitionsaussage zu Ende gegangen. Die Grünen legten sich nicht darauf fest, mit welcher Partei sie nach der Bundestagswahl zusammen regieren würden. Eine Zusammenarbeit mit CDU und FDP in einer sogenannten Jamaika-Koalition soll es nicht geben. Die Grünen hatten auch ihr Wahlprogramm beschlossen. Einen hohen Stellenwert bekommt darin die Wirtschaftspolitik. Die Grünen wollen 80 Milliarden Euro für neue Arbeitsplätze, vor allem in Zukunftsbranchen, investieren. Die italienische Polizei hat in Kalabrien einen mutmaßlichen Mafia-Boss gefasst. Der Mann steht auf der Liste der 30 gefährlichsten Verbrecher Italiens. Er soll Chef eines Clans der Mafia-Organisation 'Ndrangheta sein. Sie wird auch mit dem sechsfachen Mafia-Mord von Duisburg im Sommer 2007 in Verbindung gebracht. Schalke 04 hat in der Fußball-Bundesliga eine Auswärtsniederlage kassiert. Bei Borussia Mönchengladbach unterlagen die Schalker in letzter Minute mit 0:1. Trainer Mike Büskens sprach von einer bitteren Niederlage für seine Spieler. Sie waren gut organisiert. Wir haben Gladbach eigentlich kaum eine Torchance ermöglicht. Und dann tut es natürlich weh, wenn man in der 90. Minute in so einen Konter läuft. Im zweiten Sonntagsspiel schaffte Bremen gegen Hamburg einen 2:0 Erfolg. In der zweiten Liga spielten Ingolstadt gegen Aalen 0:2, Greuther Fürth gegen Nürnberg 1:1, St. Pauli besiegte Mainz mit 2:0 und Freiburg holte in Koblenz einen 5:2 Sieg und steht damit als erster Aufsteiger fest. Russland ist zum 25. Mal Weltmeister im Eishockey. Die Russen verteidigten bei der WM in der Schweiz erfolgreich ihren Titel aus dem Vorjahr. Sie schlugen im Finale in Bern Kanada mit 2:1. 1Live. Sektorwetter. In der Nacht kommen dichte Regenwolken bei uns an. Morgen schüttet es vor allem im Süden von NRW ordentlich. Zum Nachmittag dann auch mal trocken und zum Teil sind sogar ein paar Sonnenstrahlen dabei. Das Ganze bei bis zu 17 Grad in Bad Salzuflen, in Bochum und Meerbusch maximal 18 Grad. Am Dienstag dann kaum noch Schauer bei rund 20 Grad. Stauschau. Ihr habt freie Fahrt. Eins live. Vier. Okay, bevor ich hier weiterziehe, wir hörten in der vergangenen Stunde vorzugsweise sehr repetitive Musik. Und mir ist das richtig unangenehm, dass mir das entsprechende Substantiv eben nicht einfiel. Ich hätte es hier nachschauen können. Ich tippte jetzt mal spontan auf Reptil, aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Und ich habe auch versäumt nachzuschauen. Ich hätte die 1Live-Seite, die hier offen ist, auf dem Rechner schließen müssen. Und da sehe ich ein Bild von Sabine Heinrich, die da so wunderschön fröhlich lächelt. Und ich hatte irgendwie überhaupt keine Lust, Sabine Heinrich hier wegzuklicken. Sie bleibt also hier die ganze Nacht auf dem Rechner hier für mich sichtbar. Ansonsten möchte ich in den kommenden Minuten eine ganze Reihe, wie ich finde, von wirklich guten Left-Field-Hip-Hop-Tracks spielen. Die kommen mal instrumental, mal so ein bisschen in Richtung Glitch-Hop, mal als typische Rap-Geschichten daher. Es geht aber los mit einer Crew, die ich hier zuletzt schon gespielt habe, Neckheat aus Leeds, die mir ausgesprochen gut gefällt. Entdeckt habe ich zwei Tracks von ihnen auf dem kommenden Nightmares on Wax Sampler, der heißt Wax On, das ist das Label von Nightmares on Wax, Wax On Records Volume 2, so wird dieser Sampler heißen. Daraus hier Neckheat aus Leeds mit dem Titel Being. 1 Live 4, eine aus meiner Sicht absolut irre Nummer des Dubstep links außen, wenn man so will, absolut outstanding Pangea. Das ist ein großartiger Typ. Ich habe 2, 3 Vinyls von ihm, jedes der absolute Oberhammer. Die neue Maxi von ihm heißt Bear Witness. In der A-Seite dieser Track hier mit Double Bass, Kontrabass, Mosaics betitelt, ist gerade im Hintergrund verklungen. Und wenn wir eben hier einen Rückschritt erlebten, zeitlicher Natur, weit, weit zurück in die, ich glaube, frühen 70er Jahre hin zu Weather Report, dann hatte das natürlich ganz bestimmte Gründe. Ich glaube, es ist eine Altersfrage, wie und wo und überhaupt, warum man bestimmte Dinge zu anderen Sachen assoziiert. Aber wenn ich Musik höre, wie zum Beispiel von den davor gehörten Dorian Concept aus Wien, dahinter steckt ein Typ namens Oliver Thomas Johnson, möglicherweise Amerikaner, der da in Wien irgendwie aufgewachsen oder hängen geblieben ist, von dem ich Musik gespielt habe aus seinem Album When Planets Explode, also wenn Planeten explodieren, oder aber danach kam dann Debrue. Ein Typ offensichtlich aus Frankreich, Clé de Bras, heißt seine 6-Track-EP, deren Titel einmal mit exotischen kongolesischen Gesängen versehen sind, wie wir das eben gehört haben, dann aber auch eine sehr eigene, ich sag einfach mal halb melodische Synthesizer-Führung haben als Leitmotiv, immer wechselnd und sehr kurz das Ganze, diese kurzen melodischen Licks. Und das insbesondere hat mich an die Arbeit von Weather Report, insbesondere des Pianisten und Synthesizer-Spielers Joe Savinul, erinnert, aber auch an die Art und Weise der Melodieführung des Weather Report-Saxophonisten Wayne Shorter. Und spontan schoss mir dann das alte Weather Report-Stück Black Market in den Sinn, das ich prompt dann auch gespielt habe. Pangea war der Mann, den wir gerade gehört haben mit Mosaics aus seinem aktuellen 12-Inch-Vinyl Bear Witness, das wäre dann die A-Seite. Und weiter geht's mit einem Typen, der es mir in der letzten Woche hier schon wirklich verdammt angetan hat. Er kommt aus England, Bullion, Young Heartache, seine EP. Source channel force near. Yo, are you listening? Yancey boys, are you listening? It's Cake boys, are you listening? You know, JD, are you listening? You know, J-Rock, are you listening? Guilty Simpson, are you listening? Yo, it's time for vacation. Style's outdated. About to send these hating hyenas on hiatus. Blazing knees, indicas, hybrids, and sativas. You check the cleavage of these rocks way harder than her tits. They're just as fake as her lips, as long as they pay her attention. My rap's straight third dimension, IMAX. Niggas heard but didn't listen. Your girl is my witness. She came in the living room while I was puffing my brains out. And she starts sucking me down while I watch my favorite sitcom. Why are people so slow with it? Are you people listening? You see how I'm flipping this? What color is that? It's called originality. Cali weed, it gotta be grown naturally for me to grind it and roll it. Now I can't control it. Backstage smoking with MJ and Otis. A naked lady on the couch, does anybody notice? I said, my people, are you listening? Show some love to the 313, you know me. I said, my ladies, are you listening? Show some love to the D-Baby, you know me. Yeah, we shake these haters like dice, yeah, we shake these haters like dice, yeah, I shake them haters like dice, yeah. GS, boy, I chief Chiba and sleep with divas and serve these whack rappers like pizzerias. You get sliced on the mic, I'm so nice. Amazing shit said, it's about as common as cold ice. And you can date your woman your whole life. She still gon' leave with GS. Me, yes, ain't no secret. He blessed, he fresh. All y'all green and depressed. And we west on the coast with a blunt to burn. Sometimes I lose count of the funds we earn. Yeah, so when I retract and count stacks, I'm happily surprised with where the amount's at. Rap is my kingdom, give me the crown hat. My crew deep, we blow reef and down yak. And Illa J is my co-defendant. We had it locked before we spoke the sentence. Yeah. I said, my people, are you listening? Show some love to the 313, you know me. I said, my ladies, are you listening? Show some love to the D-Baby, you know me. Yeah, we shake these haters like dice, yeah, we shake these haters like dice, yeah, I shake them haters like dice, yeah. Got you in hypnosis, I'm a Detroit hypnotist. Tremble, quake, quaver, shiver your whole insides with this unexplainable delivery. Deliver these vocals that you picture so vividly, comparable to those memories in the early stages before society put your minds in cages so you can block stage, sink your mind. A wise old fella drops the gems. You smell that winter sea, spark the game like CP3 from Tennessee to New Orleans. Are your eardrums open? Are your eardrums open? Are your eardrums? Are your eardrums? Are your eardrums open? I said, my people, are you listening? Show some love to the 313, you know me. I said, my ladies, are you listening? Show some love to the D-Baby, you know me. Yeah, we shake these haters like dice, yeah, we shake these haters like dice, yeah, I shake them haters like dice, yeah. Are you listening? Are you listening? Are you listening? Are you listening? Eins Live 4. Ich will diesen Flow, soweit ich ihn hier hinkriege, bei teilweise recht kurzen Tracks nicht großartig unterbrechen. Mach einfach weiter, nachdem wir hier den Bruder von J Dilla, Illa J, gehört haben. Alles weitere gleich. Decorations. I can recall lonely days and such, but I can't recall the days when someone actually gave up. I went from broke to being bad to getting cash. Aim, shoot first, escape the scene, no questions asked. Entrenched, entrapped, in trife living. Repenting for my soul and craving for an end in my thoughts. I know something better than this. God, give me a chance, I'm tired of living with this bullshit. Niggas is shooting and niggas is dying. Babies is crying, mothers is gone, the streets got them iron. only one. Said it before, the prodigal son. Born deviated, labeled a scum, but I'm bright like the risen sun. I feel my steps are so far behind. Born in the wrong place with the right mind. Looking out over this world that I feel inside. Oh, so long ago, and man, you wouldn't know what hides beyond the pride. Witness oppression firsthand. So if it's a problem, I'm the first man. My soul buried alive. So I'm thriving from thirst, demand my respect till I die. I'm a warrior, never thought to use my mind. Oblivious living, this game got me blind. Confinement and sinning got me crazed, drifting warped through time. Screaming I want it, but it's hard for me to find. The light to love sees my steps too far behind. I feel my steps are so far behind. Born in the wrong place with the right mind. Looking out over this world that I feel inside. Oh, so long ago, and man, you wouldn't know what hides beyond the pride. I feel my steps are so far behind. Born in the wrong place with the right mind. Looking out over this world that I've been inside. Oh, so long ago, and man, you wouldn't know what hides beyond the pride. Eins live hier. Hier mache ich jetzt mal einen ganz kleinen Break, nachdem wir hier einige Minuten lang einen wirklich kräftigen Schluck aus einer Flasche genommen haben, in der es glitzert, knarzt und glitscht gewissermaßen. Ein Teil der gerade gehörten Tracks fällt in das, was einige Leute auch als Glitch-Hop bezeichnen. Wonky sagen die Engländer immer dann, wenn ein Track gewissermaßen aus den Fugen gerät und vermeintlich zufälligen Synthesizer-Licks gehorcht, die davon preschen in alle möglichen Richtungen, die sich gegenseitig kreuzen, dann werden auch mal Spuren rückwärts laufen lassen. Ich glaube, das war hier und da zu hören. Eine, wie ich meine, spannende Musik, auf die man sich einlassen muss, wo es dann auch nicht reicht, einfach mal so 2 Minuten lang einen Track zu spielen. Entsprechend habe ich aus dieser Bullion-EP Young Heartache gleich 2 von insgesamt 4 Tracks gespielt. Dann kam das englische Wunderkind Hudson Mohawk, das auf dem Warp-Label vor einiger Zeit seinen Polyfolk Dance veröffentlicht hat mit einem kurzen Track. Dann in der letzten Woche schon hier gespielt Mike Slott mit dem Titel Boxed In, den ich gefunden habe auf einer wirklich großartigen Compilation, die heißt Beat Machine und glänzt mit wirklich außenstehenden outstanding Beats, zusammengestellt von Blue Jams, Beat Machine, dieser Sampler. Danach habe ich dann Illa J ins Spiel gebracht, den Bruder von JD, von Dilla. Jetzt hätte ich fast hier erneut einen Dreher gehabt. Yancy Boys heißt das Album von Illa J nicht umsonst, der gewissermaßen wie aus dem Nichts kam, denn auf diesem Album greift er, ich glaube, fast ausschließlich auf Beats von Dilla zurück. Are You Listening war der Track, den wir hörten, zusammen mit Guilty Simpson. Und wenn ich hier von J Dilla rede, dann möchte ich auch zumindest erwähnen, dass Ende des Monats am 29.05. ein neues Posthum-Album vom verstorbenen J Dilla erscheinen wird, nämlich J Stay Paid. Nach Illa J habe ich hier gerade verklungen die großartige Georgia N. Muldrow gespielt, die auch vor einigen Jahren gewissermaßen wie aus dem Nichts kam und vom Stones Throw Label und deren Machern entdeckt worden ist. Sie ist Sängerin, Produzentin, sie schreibt alle Tracks selber, produziert großartige Sachen und ist die Frau hinter zahlreichen Tracks, die am Ende im Grunde von Männern gerappt werden. Es gibt ein neues Album von ihr, das heißt Miss One, aus dem habe ich gerade den Titel Far Behind gespielt mit Illicit Child am Mikrofon. Gleichwohl gibt es auch Titel, auf dem ihr Ehemann am Mikrofon zu hören ist. Das ist Dudley Perkins, auch bekannt als The Claim, Georgia N. Muldrow. Abschließen möchte ich diese Reihe mit einem ganz exotischen Typ. Der kommt aus Frankreich, nennt sich Onra und die meisten seiner Tracks, die ich entdeckt habe, sind nicht länger als 1,5 Minuten. Sie sind teilweise sehr exotisch, was daran liegt, dass Onra sehr reisefreudig ist, sich insbesondere viel im asiatischen, vorderasiatischen Raum herumtreibt. Und da kommen oft die merkwürdigsten Samples in die Musik. Das klingt so ein bisschen surfmäßig. Das kann im Grunde in alle Richtungen gehen. The Spy ist ein Track, der mir ausgesprochen gut gefällt. Hier ist Onra. Bye. Die letzten Klänge hier vor den Infos um Mitternacht, danach geht's ja hier weiter, gehen an Troy Pierce alias Lauderbach, der vor kurzem sein Album Autumn veröffentlicht hat. Viele Tracks mit dem Sänger hier im Hintergrund auch zu hören, Gibby Miller, der insbesondere diesen Titeln eine wavige Note gibt, so ein bisschen in Richtung Joy Division Punkrock gehend schon. Wir hören hier den Titel Shine im Swayzek Remix noch einige Sekunden lang. Davor haben wir vom Autumn Album von Lauderbach den Titel Notes gehört. Bis gleich. When I feel it goes right through me. When I feel it goes right through. Kurz nach Mitternacht möchte ich hier noch einmal einen Begriff aufnehmen, der zu Beginn der Sendung fiel, nämlich chillig oder chillen als Verb. Bitte fragt mich nicht, wie das Substantiv von chillen jetzt ist. Auch das könnte ich chillig, nein, das lasse ich jetzt. Es geht weiter hier mit M. Fiddler, If I Don't, in diesem bezaubernden Dubstep-Remix, der nun schon 2 Jahre alt sein mag, aber der mir vor kurzem mal wieder in die Hände fiel. Er ist so wunderschön. Wir spielen in M. Fiddler, If I Don't. If I Thank you. Thank you. 1Live 4, M. Fiddler, If I Don't im Unknown Artist Dubstep Remix. Dann auch zum wiederholten Mal der Ramadan Man mit Day Rider, zwei sehr in sich ruhende Dubstep-Tracks. Danach kam eben verklungen Holger Zilske, der ehemals als Smash TV auf dem B-Pitch Control Label veröffentlicht hat und hier jetzt auf seinem neuen Album Holz dubbige Zwischentöne auslotet, sucht und auch findet. Und ein richtig gutes Album gemacht hat, Holz, heißt das von Holger Zilske. Gerade verklungen ist aus Den Haag kommend. 2562, das muss man sich wirklich als Zahlenfolge vorstellen, 2562. Ein Mann aus Den Haag, der großartigen, auch leicht abwegigen Dubstep produziert und dabei mit einem Bein, was seine bisherigen Tracks, zu denen auch ein komplettes Album zählt, mit einem Bein immer in der Berliner Dub-Techno-Schule um Rhythm and Sound und die ganzen Geschichten steht. 2562 wird, das kann ich vielleicht vorab schon mal sagen, auch wenn es noch weit hin ist, am 27. Juni auflegen, im Goethe-Bunker in Essen zusammen mit dem großen Scuba, dem Chef vom Hot Flush Label, auf dem im Übrigen auch diese großartige vor etwa einer Stunde gespielte Pangea-Nummer erschienen ist. Scuba lebt ja mittlerweile in Berlin und Scuba und 2562 am 27. Juni im Goethe-Bunker. Um den Dreh zum nächsten Track zu finden, da habe ich doch im letzten Jahr sehr, sehr häufig einen Scuba-Titel im Remix gespielt von Martin Dijkers. Mit dessen Album geht es weiter, das heißt Great Length. Cradle to Grave. fears, we're hardcore in jungle. Moving shadows, we're on cloud nine. Renegade sneers. Uplift and fluids and rhythmical order. Uplift and music and spiritual aura. Spread the craze through long dark tunnels over motorways in every border. Everybody talk about these days, but what you really know about these breaks? Now everybody MCs or DJs, but what you really know about these breaks? Now everybody talk about us. It's a drum and bass lifestyle, others know our faces by now. Brown paper bags go around in circles, head down at the speed club, pound and work it. There's a brand new funk that'll pop at the trunk. What you want is on that pirate station. On the horizon's phenomenal blessings and shapes of new forms and logical progression. Shadow box in the metropolis, here we dogs and cops. Rings around Saturn, they all burn slow. Now everybody raving through the wormhole. Hey, everybody talk about us these days, but what you really know about these breaks? Now everybody MCs or DJs, but what you really know about these breaks? Now everybody talk about us these days, but what you really know about these breaks? And everybody MCs or DJs, but what you really know about these breaks? Guess it's about time to lighten up, and it's okay to go pop if you don't sell out. What we really wanna do is just shake your body at a rave or party, have the dames get naughty. Hey. In the midnight hour, get wicked, flow with liquid tones and with liquid rhythms. I love the way that you make me feel with that real student friend like DMB still. Still the same as we mix with CDs and meat and aim. It's a global thing now, yo, it ain't just London. With these niches here, we're divided, not conquered. Rockers, rude boys, some scientifical, rave heads, nerd heads, all in all mystical. Wanted to teach, but I'ma stay a student, and I'm proud to be part of this amazing movement.

1 Live 4. Zwei Tracks von Lynx und Kimo aus dem jetzt soeben erschienenen Album Raw Truth, das ich sowohl musikalisch wie auch schon vom Cover her ausgesprochen stylisch finde. Auf dem Cover nämlich sieht man nur schwer zu identifizieren und deshalb muss ich hier spekulieren. Ich nehme es auch extra nochmal in die Hand, um hier keinen Blödsinn zu erzählen. Man sieht eine ins Grau gehende, grau gefärbte, ich würde mal sagen eine Form von Stofflichkeit. Es könnte ein sehr, sehr grob geknüpfter Teppich sein, eine Fußmatte, irgendwas in der Art. Ein Stoff also, der verdammt viel aushalten muss, wenn man entsprechend mit den Füßen an dem Reib drüber geht, diese Stofflichkeit belastet. Und das sind, um im Bild zu bleiben, sehr belastbare Tracks, die der Lynx zunächst einmal produziert. Sehr karge, funkige Breaks sind das, zu denen die tiefe Stimme von Kimo ausgezeichnet passt. Die beiden haben sich kennengelernt durch die mittlerweile nicht mehr ganz so einzigartige MySpace-Connection. Das heißt, sie kannten sich gar nicht persönlich, als sie vor 2 Jahren per File-Austausch ihre ersten Tracks produziert haben, die in England nicht nur in den einschlägigen Drum-and-Bass-Shows rauf und runter gespielt hatten, die, wenn man so will, regelrecht Pop-Appeal hatten und es zu ungeahnter Popularität gebracht haben. Kennengelernt haben die beiden sich über MySpace nicht direkt, sondern Kimo geriet zunächst an die Freundin von Lynx, mit der er auch einige Aufnahmen machen wollte. Und diese Freundin ging dann zu ihrem Freund, zu Lynx eben, und sagte, hör mal, ich habe ja auf MySpace eine ziemlich coole Stimme, einen coolen Typen kennengelernt. Und Lynx selber war so angetan von Kimo, dass er sich einschaltete und die beiden sich kennenlernten, die sich natürlich mittlerweile auch vis-à-vis, face-to-face längst gesehen haben. Ich habe Kimo vor 2 Jahren mal interviewt und dabei unter anderem erfahren, er lebt ja mittlerweile seit einiger Zeit schon in Düsseldorf, spricht übrigens auch fließend Deutsch, liest sehr gerne Goethe, womit klar wäre, dass Goethe nicht nur seine ganzen Werke geschrieben hat, damit heute irgendwelche Bunker nach ihm benannt werden, wie der Goethe-Bunker in Essen, den ich eben erwähnt hatte. Ob Goethe-Texte in seinen persönlichen Texten Einfluss haben, weiß ich nicht, mag ich nicht zu beurteilen, aber vielleicht auf die ein oder andere Art und Weise, wobei Kimo ungern in der deutschen Sprache rappt oder MC't, weil seine Stimme da höher klingt, wie er festgestellt hat. Er möchte lieber in seinem leicht bassigen Timbre bleiben. Ist auch ein sehr guter Basketballspieler. Freunde von ihm behaupten, wenn er mehr tun würde, könnte er hier in Deutschland glatt in der zweiten Liga spielen. Aber er ist ständig unterwegs, weil nicht nur Drum and Bass sein Parkett ist, sondern auch Hip-Hop, Elektro sogar. Und er wirklich viel unterwegs ist und meines Wissens auch als DJ auflegt. Kann das sein, Kimo? Ich muss dich nächstes Mal fragen, wenn wir uns sehen. Lynx and Kimo. These Breaks und Hot Riders sind die beiden Tracks, die wir gehört haben. Es gibt zudem noch einige Kollabos mit anderen Producern. Alex Paris zum Beispiel ist auf diesem Album dabei, das ich ganz, ganz große Klasse finde. So viel mal zu diesen beiden gerade gehörten Tracks. Sicherheitshalber ein Blick auf die Uhr. Nicht, dass ich hier wieder bis 10:50 rede und gar nicht merke, dass die Sendung seit 10 Minuten schon vorüber ist. Aber dem ist nicht so. Wir haben noch 12 Minuten. Ich hatte zuletzt hier mal eine Compilation mit einem Titel vorgestellt, die von dem Drum-Funketier Paradox zusammengestellt worden ist. Paradox presents The Age of Outsiders Volume 2, das Zeitalter der Außenseiter. Und ich glaube, heute hatten wir hier so ein paar Außenseiter mit außenseiterischen Sounds. Insofern macht es einmal mehr Sinn, daraus zu spielen, nämlich einen Beitrag von Spotless, der in der sogenannten Halftime kommt, also kein reiner Drum and Bass Track. Im Grunde könnte man ihn sogar als instrumentalen Hip-Hop-Tune durchgehen lassen. Hier ist Spotless. Thank you. 1 Live 4. Paradox hat hier eine ganze Reihe von Produzenten zusammengetrommelt, deren Namen mir, wie ich offen gestehen muss, nicht oder kaum geläufig sind. Mit Beats, die so ein bisschen in die Frühzeit von Drum and Bass zurückgehen. The Age of Outsiders Volume 2. Hier ein Beitrag von Spotless. Der letzte Titel kommt von diesem wunderhübschen japanischen Noble-Label, dessen Artists immer wieder überraschen mit sehr knarzender, ambient verdrehter, hübscher Instrumentalmusik. Aber was rede ich hier? Instrumental ist das bei weitem nicht immer. So zum Beispiel hier auf diesem Album von Jan Mohr, getrennt durch einen Doppelpunkt. Jahren, Doppelpunkt und dann Mohr wie das deutsche Mohr. Ich weiß das nicht korrekt auszusprechen, weil ich nehme an, es ist ein japanischer Act und möglicherweise zielt Moore ja in gewisser Hinsicht auch in die japanische Sprache. So I'll Take Your Hand and, das der Titel des Albums immerhin ist englisch gehalten. Und aus diesem Titel von Jan Moore hören wir den Titel It's Blooming. Da knistert's schon. Und ich nutze die Gelegenheit hier, mich zu verabschieden bei dir, bei euch. Es freut mich, dass du, dass ihr zugehört hast, habt. Und ich wünsche euch allen eine angenehme, friedliche, schöne, gesunde Woche. Würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Ciao, ciao.